Und dann ist da noch der Aufstieg. Ein Begriff, den ich nicht besonders mag. Aber noch weniger gefällt mir, wie fremd die Vorstellung, die sich daran knüpft, den Deutschen ist. Während in Amerika die Erzählung des Tellerwäschers, der zum Millionär wird, so tradiert und weit verbreitet ist, dass sie irgendwann zum Klischee wurde, pflegen wir in Deutschland eher die Erzählung des ruhigen Verweilens. Deutsche ärgern sich eher nicht über die Größe ihrer Wohnung im Vergleich zu den Wohnungen reicherer Menschen, sondern darüber, dass die Wand im Schlafzimmer schimmelt. Aufstieg ist deshalb etwas Widernatürliches, unweigerlich verbunden mit Kampf, denn die quasi natürliche Ordnung muss ja überwunden werden. Aufstieg ist das, womit niemand rechnet. Was also hat meinen Aufstieg bedingt? Warum bin ich, wo ich bin?